Was in Oliver Bukowskis turbulenter Kriminalkomödie mit einer rasanten Autojagd beginnt, endet in einem Potsdamer Hackerclub. Kriminalkommissarin Nancy Schulz und ihre aus Hessen importierte Kollegin Serjoscha von Burg Schlichtenhof haben den Mordfall Stefan Brohm aufzuklären. $50.000 wurden bei dem Toten gefunden. Weshalb ließ der Täter das Geld in der Tasche des Opfers zurück? Und was hatte der Bundeskanzler mit Stefan Brohm zu tun? Pass auf, Mann! Schulz mit TZ, bitte schön, Frau Kollegin von Burg Schlichtenhof. Schon gut, Kollegin. Schulz mit TZ war abgesprochen. Du vergisst meine Burg am Heck. Ich, die Nancy, vor dem stark deutschen Schulz. Aber musst du so heizen wie eine... oh Gott, scheiße! Ich will hier raus! 1703, Fluchtfahrzeug ist dem Kennzeichen nach einem Mietwagen. Im hessischen Raum angemietet. Nutzer werden ermittelt. Der Helikopter ist gleich über euch. Wir können euch leiten und das war's dann schon. Die nächste Streife ist Ecke Dornfelder. So leid es mir tut, ihr werdet also eine Weile allein schwimmen müssen. Ich weiß es eigentlich, Lache der Kollegen vom Verkehr, aber euch ist der Typ nun mal vor die Nase gebrettert. Falscher Ort, falsche Zeit, würde ich sagen. Kommt ihr klar? Kein Problem, Eugen, ich. Und auch Problem. Problem sogar, Kollege Eugen. Ich bin nämlich in der nächsten Sekunde so ein kleines Scheißkreuz an euren ansonsten ganz schönen Scheißallee-Pappeln. Ziehen Sie diese Irre aus dem Rennen und sonst sofort! Set, war sie das? Dein neues Blaublut? Also, liebe Kollegin von Burg Schlichtenhof, ich darf Sie beruhigen. Unsere PZ? Sie heißt Serjoscha. Klar doch, Serjoscha. Ja, rot Front auch, würde ich sagen. Serjoscha, Kriminalkommissarin. Und ich bitte Sie, Kollege Schneider, sich selbst darauf aufmerksam zu machen, dass Sie, Kollege Kriminalobermeister, zwei Dienst gerade unterhalb meiner Partnerin gescheitert sind. Wenn nicht, helfe ich Ihnen bei meiner Rückkehr gern mit einem Dienstverfahren nach. Herr Schneider, schon dass Sie wollten und dachten zu denken. Es ist nur einer Ihrer Irrtümer. Machen Sie sich frisch, ich bin gleich fertig. Ende. Geht's noch? Bitte, bitte. Der ist gut. Der ist sehr gut. Der ist blitzgut. Besoffen ist er nicht niemals. Sie waren mal Rennfahrerin oder sowas ähnlich Krankes, nicht wahr? Sie sind eine von denen, die so furchtbar gut Auto fahren können. Sie haben da ganz natürlich, klar, der Osten, sowas Männliches drauf, sowas, wo Männer draufstehen und Frauen trotzdem lächeln. Hören Sie, geschätzte Kollegin, wir haben jetzt etwa noch 2 Kilometer vor Oswig. Klar, Großraumdisco 30er-Zone. Der feuert mit 180 da rein. Wenn Sie jetzt bitte aufhören wollen, meine Hand zu kneten, ich habe zu schalten. Er wird vor dem Ort halten. Sie können es langsamer angehen lassen. Nichts gegen Ihre hessischen Psychocrash-Kurse, aber hier aus Brandenburg, Busch, würden Sie sagen. Ist denn das? Tatsache, der blinkt. Rechts ran, Warnblinklicht. Tja, Freundchen, Getriebeschaden, denke ich mal. Liebe Schulz mit TZ, es gibt noch ganz andere als nur mechanische Schäden. Serjoscha und Schulz. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Jetzt sag schon, Hemd aufs Säuer, aber zacki, sonst entleere ich mal Schmiss entwessen in die Genei. Ach, ist das schön, wenn du so furchtig wirst. Wo ist denn eigentlich dein Sonnenbrille und die schwarze Lederhandschuhe? Jetzt langt's, das ist das allerletzte, ist das Mutter. Ich fang grad hier an, da kippst du und vermasselst mir wieder alles. Raus aus dem Auto, aber busy plötzlich, sonst lernst du deine Tochter mal kennen, aber amtlich. Mutter? Streit ich ohne Eid noch ab. Leica, Gräfin von Burg-Schlichtenhof. Angenehm, nennen Sie mich einfach Gräfin. Übrigens, fahr eine sauber Linie, Hut ab. Ja, also... Spricht aber schön, dein kommunistisch partnerische mag mir gar nicht. Gibt ach gar keinen Grund zur Aufregung, gell? Bin nur die Mutti und besuch meine Tochter einmal. Hol sie von der Arbeit ab, sozusagen. Versteht ihr mich? Mutter, Kriminalkommissarin Schulz mit TZ ist derzeit meine Vorgesetzte. Sie führt mich ein. Und? Soll ich jetzt vor Demut auf die Rücke fallen? Kerzstifte oder wie sagt man hier, Winkelementfalde? Es genügt, wenn Sie mir augenblicklich Ihre Papiere geben und den Mund halten. Personalausweis, Zulassung, Führerschein. Da, fängt gleich an zu schnappen. Der Joscha, halt's zurück. Und was hast du hier? Führerschein? Führerschein, den hast du doch. Sie? Serjoscha, haben den Führerschein? Was sollte ich machen? Geschwindigkeitsübertretungen ohne Ende. Wie konnten Sie denn den Wagen anmieten, Frau von Burg Schlichtenhof? Ich denke, das wollen wir lieber nicht wissen. Ich schon, verehrte Kollegin, ich schon. 1703 kommt für 1703. Moment! 1703 hört. Habt ihr ihn? Wenn nicht, lasst los. 1706 übernimmt. Sofort zur Parkaue. Höre ich als Sorge. Alles weitere am Tatort. Und was ist nun? Habt ihr ihn? Also wir haben sie. Es ist eine Frau. Und... Was und? Papa weg, Ausweis weg, Schlüssel weg. Schließ sie ans Lenkrad. Die Streife muss jeden Augenblick da sein. Nicht nötig. Falls sie zurück ist, war ein Notfall. Akute Gefahr für Leib und Leben. Ein Mutterschaftsproblem gewissermaßen. Notfall? Scheiße auch. Ich schicke euch einen Sandra. Nein, das Kind ist ja bereits da. Und wo was ist es denn? Bitte? Na, was ist es denn, was? Was jetzt? Schulz, was ist los mit dir, Junge oder Mädchen? Ach, ja, ein Mädchen, ja, ein Mädchen. Bisschen schwächlich noch, aber es wird schon durchkommen. Ja, das Wunder des Lebens, nicht wahr? Ich fürchte, in der Parkaue erwartet euch das genaue Gegenteil. Also, Glückwunsch und Abmann wartet auf euch. Spurensicherung ist bereits vor Ort, Ende. So ist er, Mann, wilde Oste. Hier kann man mit 64 noch Bälle kriegen. Halt die Klappe. Hören Sie, Frau Gräfin, Sie fahren jetzt langsam, langsam in die nächste Ortschaft, stellen den Wagen ab und, tja... Ja, doch, ich hol dich ab. Und wohnen darf ich bei dir? Ja, aber nicht länger wie 3 Tage, hörst du, kein Tag länger. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Joscha, wir müssen. Jawohl, Frau Kommissarin, jawohl. Und was ich sagen will, in meinem Namen und auch im Namen meiner Mutter... Sparen Sie sich das, ich kenn's aus der anderen Richtung. Mein Sohn ist 17, wenn Sie wissen, was das heißt. Jesus, so Jungfrau und schon so hat geprüft. Ich rate Ihnen zu Valium. Valium und täglich 3 Löffel Johannisbergkräuter nach dem Essen. Danke. Und glauben Sie mir's, ach, wenn's derzeit nicht danach aussieht, Sie stehe des durch Valium. 3 Löffel Johannisbergkräuter gehen 40%. Darf auch ruhig ein bisschen mehr sein. Sie schaffen das, hören Sie mich. Sagen Sie nichts bitte, kein Wort. Und hören Sie auf, so unanständig zu grinsen. Darf ich eine Frage stellen? Nein. Wieso nennt eine solche Frau... Ach, Ihre Tochter ist Sajoscha, verzeihen Sie, aber es klingt da sehr nach... Parteitag, Sowjet, Kreml, sollte es auch. Ich bin knapp an Lenina vorbeigeschrammt. Meine Mutter mag zwar jetzt ein mausearmes Blaublut sein, aber 68 trank sie ihren Shampoos gern auf einer Barrikade. Sie fand Dutschke äußerst knuddelig. Und Sie? Warum Nancy und nicht Margot? Sinatra. Da stand Ihre sozialistische Mutter also auf hochkapitalistische Lagersülze. Mein Vater. Er hätte sich Old Blue Eye intravenös geben können. Das heißt, man kriegt immer die Eltern, die man verdient. Möchte wissen, was ich ausgefressen habe. Frag ich mich auch. Wo bleibt ihr? Nehmt ihr noch ein Vollbad oder was? Die spuken sich auch trampeln schon. Sie sollen nichts anfassen. Nichts, wir sind gleich da. Sowas schon mal gesehen? Hätte ich sonst so prima gereiert. Mein Gott, man hat ihm das ganze Gesicht weggeätzt. Das Gesicht weg bis auf die Knochen, Zähne raus, die Hände fehlen. Aber alle Papiere brav im Täschchen. Ein Laie? Gelegenheitstat? Affekthandlung und dann vertuschen? Niemals. Der Mann lag mitten auf der Liegewiese. Wenn schon, würde ich die Leiche wenigstens verscharren oder ins Hundefutter geben. Oder versuchen, sie ganz in Säure aufzulösen. Wussten Sie eigentlich, dass man so alle 6 Stunden umrühren muss, damit sich der Körper halbwegs rückstandslos auflöst? Habe ich von eurem Prokop. Hochlebe die realsozialistische Gerichtspathologie. Und der grüne Pfeil selbstverständlich. Sajoscha, wie krank sind Sie eigentlich in der Birne? Steht Ihnen diese Wut? Tatsache, Sie sehen gleich jünger aus. Man könnte Sie allen Ernstes auf 35 schätzen. Ich bin 35. Sollten wir zwei Hübschen uns jetzt nicht wieder über die Reste dieses armen Menschen beugen und ein wenig herumermitteln? Ihr eloquentes Gequatsche wird Ihnen ja nicht viel weiterhelfen. Oh ja, wir sind im Busch. Ich vergaß. Hier flirtet man noch mit der Trommel. Pass auf, von der Burg. Übertreib's nicht. Rate ich dir auch, Nancy. Also, was haben wir? Den Papieren nach einen Brom Stefan, 29, 1,82 groß, Augenfarbe blau, wohnhaft in Potsdam, ein Studentenausweis, vergleichende Literaturwissenschaft, na, können wir vergessen, 3-4 Tickets, ein paar tränenrührende Kontoauszüge und, jetzt kommt's, $50.000. Ja, dachte ich auch. Ich hätte darauf gewettet, dass dieser Stefan Brom quietschlebendig vor einem Milchkaffee hockt. Man hat dem Opfer nur die Papiere zugesteckt, aber wer lässt seinen Boten mit 50.000 US-Riesen auf der Wiese? Boten? Ja, was sonst? Ich nehme an, der Junge hat sich an einem Drogendeal überhoben. Und man lässt ihm 50.000 in der Tasche? Nee. Die Herrschaften achten auch das Kleinvieh. Erstens wurde Brom nicht hier geschlachtet, man hat ihn ganz woanders zugerichtet und ihn uns dann ins Gras gelegt. Oder sehen Sie irgendwelche Spuren? Kampf, Säurereste, Blut. Und zweitens... Nichts an ihm ist Zufall oder Versehen. Man werkelt nicht mit Säure und Messer an jemandem herum, ohne nicht wenigstens einen Blick in seine Tasche zu tun. Brom ist kein Bote. Brom ist ein Zeichen. Die 50.000 erklären nur, dass es um mehr gehen muss. Um viel mehr. Während Sie sich hinterm Busch abreagierten, ließ ich den Zentralcomputer rattern. Freunde, Verwandte, Personen, die Brom nahestehen könnten. Brom ist nicht nur ein Zeichen, Brom ist auch eine Strafe. Und eine Strafe sollte wehtun, nicht wahr? Und wem tut sein Tod wohl am meisten weh? Doch wohl seinen Lieben. Aber Brom war zeitlebens so mausgrau unauffällig wie ihre Dauerwelle. Es gibt nichts über ihn. Nichts. Brom war schwul. Sein Freund hört auf Kurt. Wir suchen nach einem Kurt. Sie blöffen. Ich habe jede Falte in Jacke, Hemd, Hose durchwühlt. Kein klebriger Smarty wäre mir durchgegangen. Wirklich in der Hose? Das Tattoo war noch frisch. Kurt forever. Heiliger! Sie meinen, er hat auf seinem... Darf ich aushelfen? Da, wo ich herkomme, heißt es Glied, Genital, Geschlechtsteil, Schwanz. Sollten Sie mit diesem Vokabular für allzu männlich-menschliches Probleme haben, dürfen Sie sich gern mit Pillermann oder Schniepi beruhigen. Ich habe keine Probleme, überhaupt keine. Wieso sollte ich damit Probleme haben? Selbstverständlich, die gemeinen roten Flecken auf Ihren Wangen sind nur der pure Diensteifer. Nutzen wir ihn doch. Kommen Sie, lassen Sie uns ein paar Besuche machen. Über ihre Dienstwaffe spielen und mehr auf den Boden der Tatsachen achten. Cola-Büchsen können ja so sturzgefährlich sein, liebe 007. Scheint so, dass jemand schneller war. Sie meinen, man hätte was gesucht und deshalb sieht's hier so aus? Glaube ich nicht. Ich kenne das Zimmer meines Herrn Sohns. Es gibt intelligentes Leben im Müll. Ich sitze in den Resten einer Salami-Pizza. In meinen Haaren hängen Chio-Chips. Ich stütze mich in eine Lache Red Bull und es stinkt wie 14 Tage Männerunterhose. Der Sessel, die Couch, die Regale, alles Sperrmüll. Scheint so, dass es Herrn Brom nicht allzu gut geht, auch wenn es sie verstört. Nicht jeden badeten die Segnung ihrer schönen Marktwirtschaft. Ach ja. Und, verehrte Schulz, was meinen Ihre Ostnostalgik zu jenem Flachbildschirm dort? So ziemlich der letzte Schrei, das Ding. Runde 10.000, schätze ich mal. Geruhen, Frau, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit wahrzunehmen, dass der Tapeziertisch 1, 2, 3, 5 feinste Tastaturen trägt plus Schnittpult. Gesamtwert vielleicht nochmal 20.000. Nein, unser Opfer war nicht ihr beweinter Graumaus-Ossi auf Stütze. Ihm war das schnucklige Heim nur einfach herzlich wurscht. Na schön, dann schleppen Sie die Buschfrau jetzt einfach mal durch. Durch die Wunder der neuen Welt. Sie tippen. Bumm macht in Computer, Video, Internet oder so ein Zeugs, richtig? Genial. Es hat schon Charme, wie Sie gleich drei Weltmärkte in Ihre Suppentasse hauen. Brauchen wir einen Experten oder können Sie mit den Dingern umgehen? Naja, ich bin mal bis auf Level 9 bei Larry 7 gekommen. Aber es wird uns nicht viel nützen, der eigentliche Rechner fehlt. Sehen Sie hier? Das Viereck im Staub. Da stand er wohl mal. Ich sag's ja, jemand war schneller. Das Türschloss war unbeschädigt. Möglich. Ich fürchte, wir werden uns ein paar Gummihandschuhe überziehen müssen, Luft anhalten und dann kopfüber rein in den Dreck. Sieh die Küche, ich fange mal mit der Videothek und dem technischen Kram an. Und das ist fair, ja? Merke, der gemeine Ostler wurde zeitlebens gestählt in seiner Verträglichkeit von Umweltgiften. Er lebte in ihnen, die Allergien kamen erst mit dem Westen. Der Westler hingegen ist nahezu immun gegen jede Art optischen Schmutz. Von Kindheitsbeinen an ist ihm aggressive Werbung, Gewalt und Pornografie aufs Beste vertraut. Selten sowas Blödes gehört. So? Wohl lange nicht mehr in ihren ach so gemütlichen Eckkneipen gewesen. Paaren Sie 20 Pilz mit zwei Arbeitslosen und schon wird Ihnen die Welt erklärt. Und zwar restlos. Und wenn ich zwischen Ihrem Zynismus und einer verkeimten Küche wählen darf, dann nehme ich die Küche. Ist recht. Hey Freaks, hier Brom. Leave your message after the beep. Keep cool and contact. Bye. Alles gelöscht. Hä? Was halten Sie von diesem Bild hier? Eine Widmung All the Best T-Boccio. Keine Ahnung. Vielleicht irgendein Guru der Branche. Kein für den lieben Stefan oder Kurti. Klingt nach Serienautogramm. Ziemlich unpersönlich. Eigenartig. Ha? Er hat Thomas Mann im DVD-Player. Ich meine, mit dem Ding kann man auch Tonträger abspielen, aber Thomas Mann? Hört man Thomas Mann und pfeift sich dazu eine Käsepizza mit Coke unter Spacecap? Also ich hätte was Langes an und würde mit einem Glase Beaujolais am Kamin lehnen, in der Richtung. Vielleicht nur eine Altlast aus seinem vergleichsliterarischen Leben. Haben Sie tatsächlich Kamin? Will ich Thomas Mann hören? Mit denen ich aber einen klaren, vernünftigen Zweck verfolgte. Hier kein Wort weiter. Der Leser wird für die augenblickliche Entbehrung baldigst entschädigt werden. Baldigst entschädigt werden. Baldigst entschädigt werden. Schulz, kommen Sie mal. Der ganze Thomas Mann scheint ein Fake zu sein. Für den Satz hätte Sie mein Deutschpauker im Sack ersäuft. Hier kein Wort mehr. Mein lieber Stefan. Schröder? Mein lieber Stefan, in meiner Eigenschaft als Kanzler dieser Republik ist es mir eine Ehre, dir zu deinem Geburtstag von ganzem Herzen zu gratulieren. Du bist charmant, intelligent und, teurer Stefan, du wirst sehr zu Recht von einem der wohl gut riechendsten, witzigsten Menschen geliebt. Von deinem Kurt. Ich wünsche euch Glück. Ihr beide seid der lebende und liebende Beweis, wie schön es sein kann, deutsch und schwul zu sein. Für deinen Ehrentag habe ich extra am Kanzleramt die Jogginghose auf Halbmast gehängt. Scheiße! Ich brenne! Ah! Nicht schlimm? Nicht schlimm? Ich bin entstellt, verhunzt, Aussatz. Ich bin ein Fall für die Mittagstalkshow. Wie lebt sich's ohne Fresse? Aua, pass doch auf. Ja Gott, nun seien Sie nicht so püppihaft. Nur eine leichte Rötung und die linke Augenbraue. Da hilft am besten der eigene Urin. Danke für den Tipp. Gibt's hier eigentlich perverse Zulare? Und habt ihr wirklich nichts gesehen? Meinetwegen vermummt. Aber wenigstens Statur, Größe, irgendwas. Nein, zum Geier, wir waren vollauf damit beschäftigt, lustig zu brennen. Ist die DVD schon ausgewertet? Die DVD? Das ist jetzt nicht wahr. Ich stand lichterloh in Flammen und sie nahmen sich die Zeit, mal eben die DVD aus dem Rekorder zu holen. Ich kündige. Die sitzen noch dran. Aber eins ist nach dem Frequenzvergleich schon mal klar. Ein Geburtstagsquatsch, klar. Aber vielleicht hilft uns der Schröder-Imitator weiter. Das Ding muss ja in Auftrag gegeben worden sein. Ich brannte für einen Geburtstagswitz. Ich war die größte Kerze der Torte. Na, warum nicht, nicht wahr? Mein Leben nach diesem Wahnsinn, man kann mich buchen. Das ist es ja. Es war Schröder. Keine Abweichung im ganzen Spektrum der Stimmfrequenzen. Keine. Blödsinn. Eine Stimme ist wie ein Fingerabdruck. Die gibt's nicht zweimal. Vielleicht hat der Herr Kanzler mal irgendwann sowas gesagt. Und man hat den Namen Stefan da hineingescannt oder so. Oder er hat an anderer Stelle mal Stefan gesagt und dann... Nee, sieht nicht so aus. Die Mimikry, Mundbewegung, Gesichtsmuskulatur, Atmung, alle Eigenarten. Irgendwo muss es doch Abweichungen geben. Verdammt, ein lumpiges Playback, das muss man doch rauskriegen. Da könnte ja jeder kommen, Bekennervideos von Terroristen, Geständnisse, Kriegserklärungen im O-Ton und Originalbild, gefakte Börsengurus, die Hölle. Oder DreamWorks, die Weltgeschichte made by George Lucas und Spielberg. Wer nicht unmittelbar dabei war, wird nie erfahren, was wirklich gelaufen ist. So ein super Ding hier in Potsdam. In unserem süßen Potze, vergesst es! Liebe Schulz, in Zeiten des Internet kann man auch von der letzten Milchrampe aus mit der ganzen Welt in Kontakt sein. Und außerdem höre ich da jetzt doch eine leise Geringschätzung der eigenen Landsleute? Sowas ganz Unterschwelliges? Ich schwelle hier weder nach oben noch nach unten. Ich bleibe bei den Realitäten. Aber gern. Hoffentlich die auch bei Ihnen. Man hat das Zeug sogar den Spezialisten in den Staaten und Indien gemählt. Aber erster Eindruck, es war eben kein lumpiges Playback. Vielleicht war es ja nur so ein Mikrofontest. Wie damals bei Reagan. In 5 Minuten bombardieren wir die Russen oder so. Der Polizeipräsident hat angewiesen, das Material dem Kanzleramt vorzulegen. Rotes Telefon. Erste Dringlichkeit. Der Polizeipräsident? Dieser Fall läutet die Glocken ganz oben und ich habe mit dieser Null hier daran zu arbeiten. Wer war jetzt gleich mit Null gemeint? Entschuldigung, aber Sie befinden sich noch immer in der Einarbeitungsphase und da... Also Null? Ich habe mich entschuldigt. Wissen Sie, Frau Kommissarin Schulz mit TZ, wissen Sie, was ich von Ihnen halte? Ich halte Sie für eine kurzbeinige, unflexible, ewig gestrige, in Geist und Hüfte verfettete Frampfe. Jawohl, das halte ich von Ihnen. So, Frampfe! Also bitte, Ladies, meine Damen. Jawohl, Frampfe! Wenn ich eine Frampfe bin, dann sind Sie eine... Na, leiden wir mal wieder an unserer Wortfindungsstörung. Herr Joscha Schulz, ich bitte Sie, ich... Ein strohhaariges, blutarmes, gefühlsloses, geschlechtsloses Stück... Trockenobst, das sind Sie. Jawohl, liebes Herr Joscha, von uns zu. Kleben Sie sich das mal hinter den Spiegel. Es reicht. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? TZ ist nicht kurzbeinig und Sie, Herr Joscha, sind weder geschlechtslos noch Trockenobst. Ich denke, wir haben ganz andere Sorgen. Was gehen Sie denn meine Beine an, Schneider? Meine Beine haben Sie im Dreck zu interessieren. Und ich wüsste auch nicht, inwiefern mein Gefühls- und Geschlechtsleben für Sie, Kollege, auch nur im Entferntesten einen Anlass zum Nachdenken geben sollte. Ich verbitte mir ganz entschieden diesen Sexismus. Ach, wisst ihr was, ihr könnt mich meinen. Ihr benehmt euch wie ein paar verzogener Gören. Aber TZ, wenn du mal wieder kommst, mir von deinem Sohn vorheulen. Raus! Und sie, für sie gilt das nicht anders. Gucken Sie sich Ihre Mutter an. Raus! Stell's Kinder noch mal! Tja, ich fürchte, er hat nicht Unrecht. Sieht so aus. Was soll's? Es tut mir leid. Mir auch. Ich denke, in unserem Alter trifft eher das zu, was wir friedliche Koexistenz nannten. Friedliche Koexistenz. Nicht einfach. Schon mal das Wort. Und jetzt? Muss ich sie jetzt auf den Mund küssen? So brüderlich abschlabbern, dass das Hütchen brennt? Ich würde Ihnen ansatzlos eine reinlangen. Richtige Antwort. Guter Ossi. Ah, ich sehe die Zornader. Schon gut. War vielleicht momentanchen mal die falsche Form von Fröhlichkeit. Sie müssen wissen, manchmal brennt er durch in mir. Der Hesse, mir sind da, wo ich herkomme, einfach busy. Darf ich die Hoffnung hegen, das Profil unserer Art Partnerschaft hinter ihrer fliehenden Stirn ein für alle Mal versenkt zu haben? Jachen, ja doch. Ich koexistiere, ich friedliche ja gleich los, ganz verschärft. Nur fliehende Stirn. Meinen Sie, ich sollte den Pony wieder länger? Ich hatte ihn mal länger. Nur, also... Sie haben gepustet, nicht wahr? Arroganz. So eine kleine linksseitige Mundschippe, aus der Sie da herausgepustet haben. Die Strähne soll nur weg aus dem Blick. Guten Tag, Herr Hauptkommissar. Pust, Strähnchen, pust. Genau. Aber warum die brutale Dauerwelle? War ein Fehler. Nicht der erste, aber den wachse ich hier aus. Kommen Sie mal her. Wenn Sie so... Halten Sie mal still. Mann, Moment. Moment. Haben Sie Schere? Na, Nagelschere, was man... Ja. TZ, Moment, das sind Ihre Haare, die Sie da... Ja, schon klar, halten Sie mich für so gestört, dass ich nicht mehr weiß, wo Sie anfangen und ich aufhöre. Wie nannten Sie meine Dauerwelle? Mein Gott, jetzt hören Sie auf damit! Kommissarin Schulz, ich hoffe, Sie nicht zu stören, aber im Aufenthaltsraum warten... Oh, Scheiße. Was bitte treibt Ihren da? Also nicht, dass ich... Also ich... Ich wollte nur sagen, also im Aufenthaltsraum... Raus! Ich muss das nicht. Ich muss das nicht. Nee, nee. Mal nebenbei, wieso kennt Schneider eigentlich ihre Mutter? Ich meine, hatten wir die nicht in diesem Dorf? Oh Gott. Oh nein, das darf doch nicht. Sie entschuldigen mich. Aufenthaltsraum. Ich denke, Sie werden die Tür nicht verfehlen. Nur der... Sofort kommst du vom Tisch runter, aber sofort! Hey, Momentchen mal, sie hat verloren. Spielschulden sind Ehrenschulden. 42 Euro oder kleinen Step. Was soll ich machen? Hat mich abgezockt bis auf den letzten Cent, der kleine Deibel, der. Oder was, kannst du mir was leihen? Hör zu, du solltest... In dem Nest auf die Schwarte, ich war's. Aber Joschi, die so eine Kuh, kauf Stiel gleich null. Stell dir vor, bestell ich dort ein trockene Weiße. Sagt der Wirt, die Weine hier sind immer nass, verstehst du? Und das war kein Witz, nicht? Da hab ich mir gedacht, Leica, hab ich gedacht, kommst du deinem überarbeiteten Töchterchen halt mal ein bisschen entgegen. Bin ich hierher und... No, was ist jetzt? Kannst du mir was leihen oder nicht? Komm ich hier halt mal ein bisschen entgegen. Schläfst du hier auf, zockst auf dem Revier rum mit dem halben Haar da. Das ist ja lächerlich. Hey, Hahn. Ich werde 18. Das ist amtlich. Halt du dich da raus, Coolio. Pitt? Was hast du hier zu suchen? Pitt? Sie kennen diesen... Halben Hahn? Mein Sohn. Und wenn Ihnen jemand zusammenrotzt, dann bin ich das. Würden Sie sich das für die Zukunft merken? Entschuldigung Sie, ich konnte ja nicht ahnen. Ey, Mamchen, scheiße, ist nicht so, wie es aussieht. Echt, diesmal ist es echt nicht so. Kann echt nichts dafür. Also, das ist nämlich genau genommen mal so. Kein Wort, Jacke an, in 3 Minuten sitzt du im Wagen. Zeit läuft. Oh Mann. Was recht, ich muss recht bleiben, liebe Sozi Schulzchen. Ganz charmante Bub habe sie da. Ohne den wäre ich fast eingange voll lang. Runter vom Tisch, Mantel, Hut, Tasche, in 3 Minuten im Wagen, Beifahrersitz. Gehört? Beifahrersitz, das ist rechts, Zeit läuft. Himmel, sehen Sie fertig aus. Es ist 3:30 morgens. Was haben Sie erwartet? Es ist 4:55. 3:30 gefühlte Zeit. Selbst bei 4:05. Sie müssen einen guten Grund haben, mich um die Zeit aus dem Bett zu pelzen. Einen verdammt guten. Unser aller Kanzler kennt keinen Stefan. Hat nie so oder ähnlich über Schwule gesprochen. Und deshalb gurke ich mit Ihnen durch die Frühnebel, ungeschminkt und Pullover auf links? Immerhin ist es in Frequenz blitzgenau seine Stimme. Helle Aufregung beim BND und Verfassungsschutz. Die Herrschaften wollen den Fall. Ich soll alle Akten offenlegen. Jede Notiz. Und? Drehen wir um und hauen uns wieder auf die Matratze. Sollen die Trenchcoats sich den Hintern verbrennen? Oh, Ich wusste es, ich wusste es. Ihr Ostweiber seid karrieregeiler als jeder impotente Kleinwuchs. So eine Art Aufholjagd, hä? Ihr wollt uns was beweisen? Oh Gottchen, Karriere. Ich bring bloß gerne was zu Ende, was ich angefangen habe. Außerdem schmeißt niemand mit Brandflaschen nach mir. Niemand. Also gut. Und wohin geht der Nachtbus? T-Rex 05, ein Hackerclub. Pro muss da irgendeine große Nummer gewesen sein. Und das wissen wir aus dem Kaffeesatz. Nein. Mein liebes Kind wollte unbedingt seiner Mutter etwas Gutes tun. Er hat den von mir in blutigen Raten abbezahlten Computer einmal sinnvoll benutzen müssen. Wenn es dem süßen Sohnematz gelang, Brom im Rechner auszumachen? Dann dürften die Herren des Verfassungsschutzes auch schon unterwegs sein, richtig. Wenn sie sich jetzt anschnallen würden... Nein, nicht schon wieder... Na, klasse. Wieder zu spät. Da wimmelt's ja nur so von Trenchcoats. Scheint unser Schicksal zu werden, die ewigen Zweiten. Mein lieber Schwan, sind die alle aus einer Form gekippt? So jung und schon so fett und alle diese Basecaps. Also ich denke, hier vorne haben die Kollegen alles unter Kontrolle. Schalten Sie die Scheinwerfer aus, wir rollen ums Haus. Ich kann mir vorstellen, dass die Herrschaften Hacker... Da! Was da? Denken Sie wirklich, dass denen einer durch die Lappen gegangen ist? Die haben vorn wie hinten alles dicht gemacht. Wer da drin war, den haben die... Das sehe ich auch so. Aber wer sagt denn, dass so ein Hackerclub genaue Öffnungszeiten hat? Kein Einlass nach Showbeginn oder so. Vielleicht sind wir mit unserem schweren Schicksal nicht allein auf der Welt. Zu spät zu kommen? Lassen Sie mich hier raus. Sie zählen bis 20 und fahren dann bis zu diesem Schuttcontainer vor der Mauer da. Sie steigen aus und kleben die Rundumleuchte aufs Dach. Ein Zigarettenpäuschen und... Ich rauche nicht. Mein Gott, dann machen Sie eben unauffällig 10 Purzelbäume. Wir sehen uns in 5 Minuten. Ich rufe Sie an. Vertrauen Sie mir mal. Ihnen? Halten Sie mich jetzt für völlig durchgeknallt? Erzwingen Sie bitte keine Antwort. See you. Affentheater. Schulz, altes Mädchen, was machst du hier eigentlich? Vorabendserie? Fahren Sie unauffällig? Liebe Güte... Die Schnepfe hält den Dienst für einen Kinotrailer. Also gut. Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. Wir kleben das Leuchtchen. Wir machen uns gern zum Idioten. Scheiße, scheiße, scheiße. Halt! Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Hallöchen, mein Freund, und mal ganz schnell die Wursthände in das Köpfchen. Hey, TZ, großes Halali-Auto, und Sie waren ein großartiger Treiber. Nicht schießen, ja, bitte nicht schießen. Wird mir schwerfallen. Runter, runter, sag ich, platt auf den Boden, Arme und Beine breit. Alle Achtung. Ab mit ihm aufs Revier. Liebe TZ, dann hätten wir den Herrn ja gleich vor den gierigen Augen der Trenchcoats schnappen können. Nein, Kollegin, ich denke, der Fall sollte in Ihrem Pfötchen bleiben. Ist es nicht so? Wir fahren... Ja, wohin fahren wir eigentlich? Wir müssen an seinen Rechner. Nein, auf keinen Fall. Das dürfen Sie nicht. Sie brauchen einen Durchsuchungsbefehl. Ja, genau, Sie brauchen einen... Deine freundliche Einladung. Wo hat er denn sein Spielzimmerchen? Das könnt ihr knicken, Mann. Forget it, ey. Niemals. Ach ja. Au. Ah, ja, ja, schon gut. Schon gut, Mann. Mann, das habe ich auch schon 1000 Mal gesagt. Der Mann auf dem Bild ist Tommaso Poggio, ein Top-Typ am MIT. Programmierer, kennt jede Sau. Mehr weiß ich auch nicht. Schon klar, Timon, du hast Angst. Das ist nicht mal ein Fehler. Der Fehler ist, dass du vor uns Angst hast. Stell dir einfach vor, wir sind die Guten. Wir könnten dich beschützen. Und wenn du jetzt in diesem Moment kooperativ bist und 1-2 Diäten nachschiebst, besteht einige was? Hoffnung, dass du noch lange und friedlich leben darfst. Na, ist das nicht was? Wer ist Stefan Brom? Mann, ihr Bullen, ihr blöfft doch nur. Wir blöffen, aha. Schulz, zeigen Sie ihm doch bitte die Bilder aus der Pathologie. Also gut, Herr Thibon, dem Stefan Brom wird Ihre Aussage weder schaden noch nutzen. Denn wenn Sie hier mal einen Blick drauf werfen wollen, vielleicht ist Ihnen noch zu helfen. Oh Gott, scheiße. Scheiße. Mir ist... Ich... Sir Joscha, ich denke, wir sollten dem jungen Mann ein Päuschen über der Kloschüssel gestatten. Wieso, Frau Schulz, mit TZ, das Grün steht ihm prächtig. Wenigstens mal etwas Farbe im Lichtscheunter. Und, weiß er was? Wenn, dann jetzt. Ihr Telefon klingelt. Sir Joscha, Sie haben ein Gehör wie ein Iltis. Tatsache, mein Telefon klingelt. Ja, was wird es denn wohl wollen, das Klingeling-Telefon? Guck an, da sind Frau TZ ja eine ganz subversive Staatsbeamte, so eine Art Wolf im Wühltischpelz. Stellt man sich einfach tot? Macht man das? Das ganze Revier sucht nach Ihnen. Moment. Was? Hören Sie? Ich höre nichts. Eben. T-Bone, geht's Ihnen wieder? T-Bone! Weg von der Tür! Ich steig ihn ab.